noch einmal, wer ist der faulste Bur im Tal? Der Willi oder der Hans, der Peter oder der Franz. Sicher, dass sie die Faulheit sticht, aber die Faulsten sind sie nicht. Nein, oh nein, das kann nur einer sein. Der Michele ist viel zu faul, dass er zum Dirndl möchte gehen. Und geht er schon, ist er zu faul, dass er beim Fenster bliebe stehen. Der Michele ist viel zu faul, dass er die Leiter würde holen. Und hol er sie, ist er zu faul, dass er hinauf der ganz verstohlen. Und steigt er schon, dann schlupft er doch ins Fenster keinesfalls. Und schlupft er schon, dann hupft er noch vorbei und bricht den Hals. Der Michele ist viel zu faul und hupft er schon hinein. Dann schlaft im Bett der Michele, der Michele, der Michele. Dann schlaft im Bett der Michele gleich ein. Dass er zum Dirndl möchte gehen. Und geht er schon, ist er zu faul, dass er beim Fenster liebe stehen. Der Michele ist viel zu faul, dass er die Leiter wird er holen. Und hol er sie, ist er zu faul, dass er hinaufsteigt ganz verstohlen. Und steigt er schon, dann schlupft er doch ins Fenster keinesfalls. Und schlupft er schon, dann hupft er noch vorbei und bricht den Hals. Der Michele ist viel zu faul und hupft er schon hinein. Dann schlaft ihm mit der Michele, der Michele, der Michele. Dann schlaft ihm mit der Michele, der Michele gleich ein. Da springt er aus dem Bett heraus und schläft daheim sich aus.